Kundgabe 1442. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.05.1940. Lebendiger Glaube und Gottvertrauen. Lebendiger Glaube und schrankenloses Gottvertrauen sind unerlässlich für ein leichtes Erdenleben. Es muss der Mensch überzeugt sein von der Liebe und Allmacht Gottes. So wird ihn nichts schrecken auf der Erde. Er wird sich bedingungslos dem himmlischen Vater unterstellen, denn er weiß sich in seiner Liebe wohlgeborgen. Und also sollt ihr darauf bedacht sein, dass euer Glaube stark sei und ihr vertrauensvoll ihm eine jede Bitte vortragt. Und ihr werdet auch dem schwersten Ereignisse mutig entgegentreten. Es übermittelt euch also der Glaube die göttliche Kraft. Denn durch den Glauben erkennet ihr diese an, und durch euer Vertrauen zieht ihr sie an euch. Was ihr euch von Gottes Liebe erhoffet, ist euch schon erfüllt, bevor ihr es ausgesprochen habt. Weil ja der Glaube an seine Liebe und Allmacht euch innewohnt. Es kann der felsenfeste Glaube das Unmöglichste möglich machen. Denn Gott ist kein Ding unmöglich. Und euer Glaube gleichsam die Garantie dafür, dass Gott seine Allmacht zutage treten lässt. Denn so ein Kind vollstes Vertrauen setzet auf seinen Vater, so wird der Vater dieses Vertrauen des Kindes nicht enttäuschen wollen. Und er wird dem Verlangen seines Kindes entsprechen. Es ist unsagbar wichtig und wertvoll im Erdenleben, gläubig und vertrauend zu sein. Denn beides führt zur innigen Verbindung mit dem Vater im Himmel. Es wird ein gläubiges Erdenkind den Kontakt mit ihm leichter herstellen können und sich ihm nahen, kindlich bittend, unvertrauend und ohne Zweifel. Es wird also leicht das rechte Verhältnis herstellen, das Voraussetzung ist zu einem gnadenreichen Erdenleben. Es wird der Mensch im Vorteil sein gegenüber jenen, die ohne Glauben sind und also keinen Halt haben in den Nöten, die eine bittere Notwendigkeit sind, um das Erdenkind das rechte Verhältnis zum Vater finden zu lassen, auf das es auch von Gottes Liebe erfasst werden kann. Die göttliche Liebe, Weisheit und Allmacht zu erkennen, ist Vorbedingung, um das Erdenleben nun auch bewusst leben zu können. Denn der Glaube ist das Anerkennen der Allmacht und Weisheit Gottes, während die Liebe Gottes anerkannt wird durch das tiefe Gottvertrauen und der Mensch sich bedingungslos der göttlichen Obhut überlässt, so er gläubig ist. Und nun seinen Erdenweg wandeln kann in Sorglosigkeit, immer sich behütet wissend von der unendlichen Liebe und Güte Gottes. Amen.